Guten Tag, Frau Müller. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview gefunden haben. Der Sportverein plant ja eine große Feier, richtig? Guten Tag. Ja, das stimmt. Wir feiern nächstes Jahr unser 100-jähriges Bestehen. Das klingt spannend. Ich habe gehört, dass viele Dokumente aus den Anfängen des Vereins während des Krieges verloren gegangen sind. Ist das richtig? Leider ja. Ein Großteil unserer frühen Aufzeichnungen ging während des Zweiten Weltkriegs verloren. Trotzdem haben Sie es geschafft, eine beeindruckende Vereinsgeschichte zu bewahren. Gibt es jedes Jahr eine Festzeitung? Nein, das stimmt so nicht. Wir veröffentlichen nur zu besonderen Anlässen eine Festzeitung, wie jetzt zu unserem Jubiläum. Interessant. Und der Verein hatte von Anfang an auch Frauen als Mitglieder, korrekt? Nein, das war nicht der Fall. Frauen durften erst einige Jahre später dem Verein beitreten. Heute scheint sich das geändert zu haben. Es gibt jetzt mehr Frauen als Männer im Verein, oder? Das stimmt nicht ganz. Der Anteil der Frauen ist zwar gestiegen, aber Männer stellen immer noch die Mehrheit. Verstehe. Was ich besonders spannend finde, ist, dass der Verein Sport im Freien und in der Halle anbietet. Das stimmt doch. Ja, genau. Wir haben sowohl Outdoor- als auch Indoor-Aktivitäten, sodass für jeden etwas dabei ist. Wie sieht es mit den Kosten aus? Müssen die Mitglieder den Verein allein finanzieren? Nein, das wäre zu viel verlangt. Wir erhalten auch Unterstützung durch Sponsoren und Fördermittel. Noch eine Frage, gibt es bei Ihnen Schwimmkurse? Leider nicht. Dafür fehlen uns die passenden Einrichtungen. Ich habe gehört, dass einige Leute, die im Verein ausgebildet wurden, heute als Lehrer dort arbeiten. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. Es macht uns stolz, dass ehemalige Mitglieder ihre Erfahrungen weitergeben. Vielen Dank für das informative Gespräch. Sehr gerne. Viel Erfolg mit Ihrem Artikel.